WDR 5. Neugier genügt. A century ago on the low hills along the border between the southern states and turbulent Mexico, a mystery man appeared. A man with a sad, impenetrable face. Django! Django war nicht der erste Film eines Genres, das im englischsprachigen Raum schnell unter dem Namen Spaghetti Western bekannt wurde und das im Deutschen Italo-Western heißt. Sergio Corbucci's Film ist voller Gewaltszenen und galt bald als der brutalste Western aller Zeiten. Django trug nicht nur zahlreiche Schurken zu Grabe, sondern auch den alten Mythos des amerikanischen Westerns. America, Land of the Free, Land of the Brave. Amerika, das Land der Freien und Tapferen, der Gründungsmythos der Vereinigten Staaten. Siedler aus dem alten Europa ziehen von der Ostküste Amerikas nach Westen. Sie besiedeln das Land, machen es urbar. Sie sind rechtschaffen, fromm und fleißig, Farmer, Handwerker, Viehzüchter und Cowboys. Behindert werden sie in ihrem Streben nach Freiheit und Glück von Spielern, Glücksrittern, von Schurken und bewaffneten Verbrechern. Und manchmal auch von Indianern. Hollywood hat die Geschichte in immer wieder neuen Varianten erzählt. Dass der Kontinent keineswegs unbesiedelt war, als er von Weißen erobert wurde, spielt im Western selten eine Rolle. Indianer kommen in der Regel als mörderische Feinde vor, die vertrieben, am besten aber getötet werden. Der Western erzählt das Gründungsnarrativ des Weißen Amerika. Dass die Gründung der Vereinigten Staaten auf dem ersten Genozid der Moderne, dem Völkermord an der amerikanischen Urbevölkerung, basiert, wird bis heute gern übersehen. Im Western ist dafür kein Platz. Am Ende triumphiert immer das Gute und das Gute sind rechtschaffene Siedler. Ist es möglich, ein so tief in der amerikanischen Kultur verwurzeltes Genre wie den Western nach Europa zu verpflanzen? Der erste europäische Erfolgswestern stammt nicht aus Italien, er kommt nicht ohne Grund aus Deutschland. Ein Traum ihrer Jugend ist Wirklichkeit geworden. Karl Mays fantastischer Erfolgsroman Der Schatz im Silbersee als deutscher Monumentalfilm. Lex Barker als Old Shatterhand. Götz George. Eddie Arendt. Und Pierre Brice als Winnetou. Karl Mays Bücher sind über Generationen von Millionen Deutschen verschlungen worden. Meist von Jungen im zarten Teenageralter. Noch in den 50er Jahren waren es Bestseller, mehr als 60 Jahre nach der ersten Veröffentlichung. Aber Karl May erzählt eine ganz andere Geschichte vom wilden Westen Amerikas. Der Indianer in Gestalt von Winnetou ist kein mörderischer Wilder wie im Hollywood-Western, er ist ein edler und guter Mensch. Der Schatz im Silbersee kam 1962 in die deutschen Kinos und machte Pierre Brice, den französischen Indianer, zu einem der beliebtesten Schauspieler. Winnetou hat die gleichen Werte verteidigt, wie ich mein ganzes Leben verteidigt habe. Das bedeutet Friede, Freiheit, Menschenrechte, Respekt zwischen den Menschen, zwischen den Rassen, zwischen den Religionen. Der Schatz im Silbersee hatte bewiesen, dass ein europäischer Western möglich ist, wenn auch mit einem völlig anderen Narrativ. Warum also nicht auch in Italien? Im April 1964 war es soweit. Sergio Leones Film Für eine Handvoll Dollar kam in die Kinos. Terrorherrschaft zweier verfeindeter Sippen in San Miguel. Wer ist der Mann, der wagt, einen Ausweg aus dieser unheilvollen Situation zu erzwingen? Texas Joe, der Einzelgänger. Gespielt von Hollywood-Star Clint Eastwood. Ein wortkarger Mann, der nur Joe genannt und von Clint Eastwood gespielt wird, kommt in einem Ort im Grenzgebiet zu Mexiko an. Die Region wird von zwei sich bekämpfenden Banden beherrscht und terrorisiert. Den Baxters auf der einen Seite, weiße Schurken, und den Roccos auf der anderen Seite, mexikanische Schurken. Der Fremde verdingt sich für eine Handvoll Dollar mal an diese, mal an jene Bande, ein einsamer Söldner, der im Verlauf des Films die Banden untereinander ausspielt. Am Ende sind alle tot, außer Joe, der Ort kann aufatmen. Bei Leone gibt es keine Guten, selbst Clint Eastwood ist nur ein Halunke unter vielen, allerdings der cleverste. Leones Film ist weit entfernt von der amerikanischen Tradition, das klassische Western-Narrativ ist ihm fremd. Leone zieht seine Inspiration aus der Antike. Der größte Drehbuchschreiber von Western war Homer. Die Archetypen der Cowboys waren Achilles, Agamemnon und Hektor. Meine Intention war es, die italienische Commedia dell'arte als Western wiederzubeleben. Noch während sich Leones für eine Handvoll Dollar in den europäischen Kinos als Kassenschlager erweist, dreht Sergio Corbucci seinen ersten Western. General! Who was that man? What was his secret? He was pitiless in revenge, quick to decide and a master of every weapon. A man everybody would like to have seen dead. Was für ein Bild am Anfang des Films. Ein einsamer Mann taucht auf einer Düne auf. Er reitet nicht, er kommt zu Fuß und zieht etwas hinter sich her, das sich im Laufe der langen Einstellung als Sarg erweist. In einer Senke trifft er auf drei Mexikaner, die gerade dabei sind, eine schöne Frau mit der Peitsche zu misshandeln. Kommst du wohl aus dem Norden? Ich habe für den Norden gekämpft. Die Brüder haben wir besonders gern, die im Norden mitgemacht haben. Wir sind hier im Süden. Ja, das merkt man gleich. Freundliche Leute hier. Was geht uns die Jammerfigur da an? Lass ihn doch reden. Wir wollen uns lieber um die hier kümmern. Bringt nichts ein, wenn man sich über Frauen aufregt. Lohnt nicht. Was hast du da eben gesagt? Vollkommen unwichtig. Es gibt bloß eins, was wichtig ist, dass man sterben muss. Django, der Unergründliche, der schon nach 6 Spielfilmminuten 3 Männer erschießt, wird gespielt von einem italienischen Schauspieler, der keineswegs Corbuccis erste Wahl für die Rolle war, von Franco Nero. I was chosen through a photo, a simple photo. Corbucci promised the role to Mark Damon. Ich wurde ausgewählt durch ein einfaches Foto. Corbucci wollte für die Rolle eigentlich Mark Damon, aber der konnte nicht. Er drehte gerade einen anderen Film. Und Corbucci wollte nicht warten. Dann meinte Manolo Bolognini, der Produzent, ich habe hier 3 Fotos von Schauspielern. Wir gehen jetzt zum Vertrieb und fragen, welcher ihnen am besten gefällt. Und Fulvio Frizzi, der Chef von Air International, sah auf die 3 Fotos und sein Finger zeigte auf mich. And Fulvio Frizzi, he looked at the 3 photos and this finger was on my face. When they offered me the role of Django, I didn't want to do it. Als sie mir die Rolle des Django anboten, wollte ich eigentlich ablehnen. Ich sagte, ich bin Schauspieler, ich will Shakespeare spielen, große Filme, keinen Western in Italien. Meine Agentin war damals Paola Petri. Und ihr Mann, Elio Petri, war für mich der beste italienische Regisseur. Elio meinte nur, Franco, du hast nichts zu verlieren, du solltest die Rolle annehmen. Und er sagte mir, Franco, du hast nichts zu verlieren, du solltest es machen. Und er convinced mich, es zu machen. Was Django in diesen verdammten Ort Nogales an der mexikanischen Grenze treibt, eine ungastliche Gegend ohne Baum und Strauch, bleibt lange dunkel. Er ist hinter einem Mann her, der hier mit seiner Bande die ärmliche Bevölkerung mit Schutzgeldern erpresst, einem Weißen namens Major Jackson. Das ist eine großartige Idee, mit einem eigenen Sarg zu reisen, hat man wenigstens alles bei sich. Selbstbedienung. Särge brauchen wir eigentlich nie. Die Geier wollen ja auch was zu fressen haben. Ihr seid Tierfreunde, nicht? Trotzdem, ich reise lieber mit Sarg. Fühl mich wohler. So, ich glaube, wir können anfangen, Jungs. Geredet worden ist schon viel zu viel und das habe ich im Allgemeinen nicht gern. Django ist ein famoser Revolverheld. Nach wenigen Sekunden liegen Major Jacksons Leute tot auf dem Holzboden der Bar. Das war noch nicht alles. Einen Schuss habe ich noch drin. Aber das wäre ein bisschen zu einfach. Wie viele Männer hast du jetzt noch, du Schwein? 40. Das ist doch schön. Dann bring nächstes Mal alle 40 mit, wenn du wieder anrückst. Dann ist das ein Abmachen. Wann ist egal, ich bin immer hier. Ich warte auf dich. Soll mir recht sein. Es folgt das erste Showdown. Major Jackson rückt mit seiner Truppe an. Django verschanzt sich hinter einem gewaltigen Baumstumpf, der mitten auf der Straße liegt. Erst jetzt erfährt der Zuschauer, was sich in dem Sarg verbirgt. Keine Leiche. Es ist der Tod selbst in Gestalt eines altertümlichen Maschinengewehrs, mit dem Django Jacksons Männer niedermäht. Jackson lässt er erneut laufen. Corbucci wanted to do an original Western, a black humor of a Western. Corbucci wollte einen Western mit schwarzem Humor drehen. Wir begannen mit den Dreharbeiten im Dezember 1965. Wir drehten ein paar Tage, dann war schon Schluss. Warum? Weil es kein Drehbuch gab. Es gab nur eine Idee des Films. Das war damals typisch für italienische Filme. Sergio bat also seinen Bruder Bruno um einen Gefallen. Er meinte nur, Bruno, kannst du ein paar Szenen für mich schreiben? Wir unterbrachen also den Dreh und Bruno Corbucci schrieb am Skript. In the meantime, Bruno was rewriting, you know, was writing scenes of the film. In the meantime, the producer managed to do a co-production with Spain. In der Zwischenzeit arrangierte der Producer Drehs in Spanien. Nach Weihnachten flogen wir also nach Spanien und drehten eine Menge Außenaufnahmen, vor allem die Szenen mit den Pferden. Die Westernstadt wurde im Elios-Studio ein paar Kilometer außerhalb von Rom aufgebaut. Jeden Tag kamen LKW-Ladungen voller Schlamm und Wasser an. Der Film spielte ja fast nur im Schlamm. Corbucci wollte es so. This was the, you know, the character of the film. This is what the director wanted. Nach dem Massaker an Major Jacksons Männern taucht plötzlich eine Truppe Mexikaner auf, unter Führung von General Rodriguez. Django hat Rodriguez zweimal das Leben gerettet. Er bringt dem General Maria zurück, die Frau, die er am Anfang des Films aus den Händen von Jacksons Männern gerettet hat. Django überredet Rodriguez, ein mexikanisches Fort zu überfallen, in dem Jackson sein ganzes Gold gebunkert hat. Es folgt das zweite Massaker mit dem Maschinengewehr. Das halbe Fort wird niedergemäht, der Coup gelingt. Es sind diese Szenen, die Sergio Corbucci damals den Ruf einbrachten, den brutalsten Western gedreht zu haben, der je in die Kinos gekommen ist. Ich bin Römer. Manche hier halten mich für eine Art Nero. Ich töte eine Menge Leute, mehr als Nero und Caligula zusammen. Es ist gar nicht so einfach, sich immer wieder neue Methoden dafür auszudenken. Ich setze Revolver- und Winchester-Gewehre ein. Ich töte mit Dynamit, mit Gas und Feuer. Ich schneide einem Opfer ein Ohr ab. Er muss es dann aufessen. Ich töte zu viel. Früher ließ ich die Leute einfach aus dem Film verschwinden. Würde ich keine Western drehen, dann würde ich wahrscheinlich niemanden umbringen. Während der Siegesfeier von General Rodriguez' Truppe macht sich Django mit Maria, dem Gold und seinem Sarg davon. Dann passiert ihm ein großes Unglück. Das Pferd scheut. Der Sarg und das Gold rutschen in ein nur noch mit Matsch gefülltes Wasserloch und versinken unwiderruflich. Eine Szene, die an den Schluss von Der Schatz der Sierra Madre erinnert, der Verfilmung von Betravens gleichnamigem Roman. Da wird das Gold buchstäblich vom Winde verweht. Django und Maria werden schließlich von Rodriguez Leuten eingeholt. Das ist heute ein ganz entscheidender Tag für uns, Django. Aha. Jetzt sind wir beide quitt. Du hast mir zweimal das Leben gerettet. Ach. Ja, ich lass dich laufen. Du weißt doch, dass Diebe, die einen Freund bestehlen, bei uns aufgehängt werden. Aber mit dir wollen wir heute mal eine Ausnahme machen, was, Miguel? Er hat's verdient. Genial. Dass du es bestohlen hast. Oh. Der beste Pistolenschütze ist nichts wert, wenn er keine Hände mehr hat. Habe ich recht, Django? Ich möchte dir nicht wünschen, dass Jackson dich hier findet. Hey, vorwärts! Hey, hey, hey, hey, hey. Django selbst sorgt für das finale Shootout. Er bestellt Jackson auf den Friedhof, und wartet mit zerschmetterten Händen und ohne Maschinengewehr auf das Ende. Er hat keine Chance, aber er nutzt sie. Und jetzt, mein lieber Freund, rechnen wir beide ab. Ja, jetzt müsstest du deine Kanone da haben. Jetzt, wo es drauf ankommt. Es geht doch ohne! Es geht auch ohne. Django kann den Abzug seiner Pistole nicht mehr nutzen. Stattdessen hackt er rasend schnell mit blutender Hand den Spannhahn herunter und trifft. Jackson stirbt, Django überlebt. Aber er hat alles verloren. Maria, die ihn liebte und die er nicht wollte, das Gold, sein Maschinengewehr und seine Existenz als Revolverheld. Am Ende schleppt er sich als gebrochener Mann an Holzkreuzen vorbei, den matschigen Hang des Friedhofs empor. Es gibt keine Gewinner in diesem gewalttätigen Film. Der Hauptgrund für den Erfolg der italienischen Western liegt darin begründet, dass wir mit dem Zeitgeist gehen. Gewalt nur um der Gewalt willen. Das macht auch den Erfolg der James-Bond-Filme aus. For the success of the films of James Bond. Corbucci hat mit Django das amerikanische Narrativ des Westerns endgültig zerstört. Statt aufrechte Siedler im Kampf um Freiheit und Glück zeigt er nur noch Schurken. Quentin Tarantino hat im Jahre 2012 den Faden noch einmal aufgenommen mit Django Unchained. Django ist in diesem Film ein Schwarzer. Auch das natürlich eine Attacke auf das alte amerikanische Western-Narrativ, wo Schwarze bestenfalls als Nebenfiguren im Dienst weißer Siedler vorkommen. Ich wollte schon immer einen Film über Sklaverei drehen. Was mich dann dazu veranlasst hat, das Drehbuch zu Django Unchained zu schreiben, war der Gedanke, den schwarzen amerikanischen Männern einen Westernheld zu geben. Einen coolen Helden, der in der Lage ist, alle Demütigungen zurückzuzahlen. Blut für Blut. Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, umso höher die Belohnung. Ich suche die Brittle-Brüder. Wie die aussehen, weiß ich. Sie haben meine Frau verkauft. An wen weiß ich nicht. Du hilfst mir. Ich schenke dir die Freiheit und wir ziehen los und retten deine Frau. Ich glaube nicht, dass man in Amerika einen Film über Sklaverei drehen kann, der nicht kontrovers ist. Der Film hat einen Dialog ausgelöst über Sklaverei, den es bis dahin nicht gegeben hat. Die Leute redeten nicht gern darüber. Heute müssen sie keine Angst mehr haben. Deshalb reden sie darüber. Quentin Tarantino kommt in Django Unchained trotz aller Gewaltszenen nicht an Corbuccis radikalen Ansatz heran. Der Partner des schwarzen Django ist ein Kopfgeldjäger. Aber selbst der perverseste Kopfgeldjäger ist doch nur ein Handlanger des Rechtssystems. Hinter ihm stehen ein Sheriff und ein Richter, die dem Recht zum Sieg verhelfen wollen. In Corbuccis Django gibt es diese Institutionen nicht mehr. Damals, in den 60er Jahren, sprachen Filmkritiker von einer Endzeitvision. Heute würde man von Failed States sprechen. Ein Remake von Django würde heute in Somalia spielen. Oder im Jemen. Oder in Libyen. Oder im Irak. Oder da, wo der Originalfilm auch spielt. Im Norden von Mexiko, an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Dann ginge es nicht mehr um echtes Gold, sondern um modernes Gold, um Drogen. Django! Django, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, oh, life must go on, oh, for you cannot spend your life regretting. Forever, Django. When there are clouds in the sky and there Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.